C. Übung 18. Wegbeschreibung. 18a. Hören Sie die Wegbeschreibungen und schreiben Sie. Entschuldigung, wo ist bitte der Supermarkt? Gehen Sie geradeaus und dann rechts. Da ist der Supermarkt. Vielen Dank. Gerne. Entschuldigung, wo ist bitte die Post? Gehen Sie geradeaus und dann links. Da ist die Post. Vielen Dank. Gerne. Entschuldigung, wo ist bitte die Firma Müller? Gehen Sie links und dann geradeaus. Da ist die Firma Müller. Dankeschön. Bitte sehr. Entschuldigung, wo ist bitte der englische Garten? Gehen Sie geradeaus, dann links und dann rechts. Da ist der englische Garten. Vielen Dank. Bitte, nichts zu danken. Entschuldigen Sie, wo ist bitte die nächste Tankstelle? Fahren Sie geradeaus und an der Ampel links und dann wieder rechts. Dort ist die Tankstelle. Danke. Bitte. Entschuldigung, wie komme ich bitte zum Einwohnermeldeamt? Fahren Sie eine Station mit dem Bus. Das Einwohnermeldeamt ist direkt bei der Haltestelle. Vielen Dank. Bitte, kein Problem.